Okay, guten Abend erstmal allen, die gekommen sind. Freut uns natürlich zu einem Vortrag Hukel Bambi, das regressive Bedürfnis der veganen Tierrechtsszene, der ja eigentlich in der Reichsstraße 78 stattfinden sollte. Dort nicht stattfand, weil das dort nicht erwünscht war. Deswegen findet er jetzt bei Radio Korax statt. Das ist mal nett, dass Radio Korax das hier gestattet hat oder es ermöglicht hat, dass wir das heute hier machen können. Ist eine Veranstaltung von der AG Antifa und von der AG No Tears for Crowds mit zwei Referenten. Vielleicht kurz noch was zum Vortrag an sich. Es wird jetzt zwei Einleitungsreferate geben, jeweils 30 Minuten. Ich würde euch bitten, wenn ihr Fragen habt, irgendwie die euch kurz zu notieren und dann im Anschluss zu stellen, dass wir erst die beiden Einleitungsreferate machen und danach die Fragen stellen oder Kommentare. Es wird danach eine Rednerliste geben, also bitte melden per Handzeichen und ich würde dann irgendwie sagen, mit Handzeichen könnt ihr dann sozusagen eure Fragen loswerden. Wenn es geht, endlange Kommentare, die jetzt über 10 Minuten gehen, ein bisschen verkürzen, das wäre nett, damit die anderen Leute auch noch zu Wort kommen können. Gibt sicherlich ein bisschen Diskussionsbedarf. Okay, wenn es sonst nichts weiter gibt, dann wollen wir jetzt beginnen. Ja, okay, danke schön. Ja, von mir auch erstmal noch ein großes Dankeschön an Radio Korax dafür, dass wir die Räumlichkeiten nutzen können. Ich habe auch noch eine zweite Vorbemerkung. Diese Vorbemerkung erscheint mir angesichts der Reaktion im Vorfeld dieser Veranstaltung, also dieses Verbots durch die Reihestraße und der Diskussion im Korax-Forum, nötig. In diesem Vortrag, den wir beide jetzt halten werden, wird es nicht um Essgewohnheiten gehen. Also es geht nicht um Jugendliche, die sich aus Mitleid oder welchem Grund auch immer entscheiden, kein Fleisch zu essen, sondern es soll um Ideologiekritik gehen. Was jemand isst, ist seine Privatsache und geht wie sein Sexualleben oder Ähnliches niemanden etwas an. Um es auf den Punkt zu bringen mit einem Spruch, der eigentlich aus anderen Zusammenhängen bekannt ist: Wir haben nichts gegen Vegetarier, einige unserer besten Freunde sind Vegetarier. So viel dazu. In einem Rundfunkgespräch in den 60er Jahren erwähnte Theodor W. Adorno beiläufig seine Vorliebe für ungarische Schnulzen. Bevor sich jemand darüber amüsieren konnte, ergänzte er allerdings, dass das seine Privatsache, ich habe das ja gerade schon angesprochen, dass das seine Privatsache ist, die sein vernichtendes Urteil über die Kulturindustrie in keiner Weise beeinflusst. Dieses im besten Sinn bürgerliche Beharren auf der Privatsphäre war der deutschen Linken immer suspekt. Es war der deutschen Linken Ausdruck von Inkonsequenz und es galt der deutschen Linken als Ausdruck von Verrat. Das Private sollte politisch sein, der Musikgeschmack musste mit den politischen Überzeugungen konform gehen und bestimmte Marken durften nicht in den linken Kleiderschrank der 80er und frühen 90er Jahre. Dieser Bekenntniswahn, und damit komme ich zum eigentlichen Thema des Abends, dieser Bekenntniswahn machte nicht mal vor Ess- und Trinkgewohnheiten Halt. Das heißt, als ernstzunehmender Autonomer musste man sich in einigen Gegenden lange Zeit entweder vegetarisch oder besser noch vegan ernähren oder aber seine Liebe zu Bockwurst, Steak und Schweinskopf-Sülzer geheim halten. Wohngemeinschaften, die sich als politisch verstanden, scheiterten an der Frage, ob Milch im Szeneslang weißes Blut, ob Milch im Gemeinschaftskühlschrank gelagert werden darf. Und die Hausbesetzerbewegung wollte den grau-grünen Pumps, der regelmäßig in den einschlägigen Volksküchen serviert wurde, als Ausdruck eines gehobenen politischen Bewusstseins verstanden wissen. Diese Zeit, in der linken Szene auf einer recht breiten Ebene darüber diskutiert wurde, ob die Triple Oppression Theorie, also Class, Race und Gender um Speciesism, also die Unterdrückung einer Spezies, durch eine andere ergänzt werden sollte, diese Zeit ist zwar zum Glück vorbei, wie allerdings fast jeder Irrsinn, der lange Zeit in der Linken erprobt wurde, sind allerdings auch die Begeisterung für vegetarisches und veganes Essen, für Robbenbabys, Erdferkel, Warane und wie das alles heißt, im gesellschaftlichen Mainstream angekommen. Zu einer erfolgreichen Boygroup, das ist sicherlich bekannt, gehört dementsprechend das Abziehbild des Sensiblen, der kein Fleisch isst und sich für die Rettung von Wahlen einsetzt. Prominente wie Bella B. von den Ärzten, Kim Basinger oder Pamela Anderson ziehen sich regelmäßig für die Organisation PETA aus und Einkaufsketten wie Karstadt, C&A und inzwischen auch Peek und Kloppenburg verzichten aus Imagegründen auf den Verkauf von Pelzen. In der Werbebranche werden diese Reaktionsmuster als Bambi-Effekt bezeichnet. Also das heißt, wenn in einem Werbespot Tiere, also Welpen, Rehkitze, Schäfchen etc. gezeigt werden, dann steigt zumindest bei einer bestimmten Art von Produkten auch die Chance, dass die Zuschauer diesem Produkt eine besondere Aufmerksamkeit entgegenbringen. Wir werden jetzt in Analogie dazu versuchen, uns mit dem gesamtgesellschaftlichen Bambi-Effekt uns auseinanderzusetzen, diesen Effekt auf seine innere Logik hin zu untersuchen und ihn auf seine Hintergründe zu befragen. Im Zentrum der Aufklärung steht der Mensch, der aus selbstverschuldeter Unmündigkeit, wie Kant das mal formuliert hat, befreit werden soll. Die Idee des Menschen drückt sich dabei, wie Horkheimer und Adorno in der Dialektik der Aufklärung erklären, in der europäischen Geschichte in der Unterscheidung vom Tier aus. Der griechische Philosoph Protagoras erklärte vor rund 2500 Jahren, dass der Mensch das Maß aller Dinge sei. Mit der Epoche der Aufklärung wurde schließlich gefordert, dass dieses Diktum, dass das Diktum der Mensch ist das Maß aller Dinge, auch, dass dieses Diktum für alle Menschen zu gelten hat. Mit der Aufklärung wurde auf einer recht breiten Ebene angemahnt, dass kein Mensch mehr wie ein Tier oder wie ein Gegenstand zu behandelt werden hat. Das heißt, im Zuge der Französischen Revolution wurde dementsprechend die Sklaverei abgeschafft in den französischen Kolonien, leider nur für kurze Zeit. Die Sklaverei stellte ja Tiere und Menschen in einer gewissen Art und Weise gleich. Das wurde abgeschafft für eine gewisse Zeit und die Leibeigenschaft wurde in Frage gestellt. Der junge Marx, der die Aufklärung dann bekanntlich über sich selbst hinaustreiben wollte, formulierte wenige Jahre später dann den kategorischen Imperativ, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist. Auch wenn Marx dann im dritten Band des Kapital davon spricht, dass die Menschen nicht die Eigentümer der Erde sind, sondern nur ihre Besitzer, ihre Nutznießer, die die Aufgabe hätten, sie den nachfolgenden Generationen verbessert zu hinterlassen, auch dann argumentiert er nicht im Sinn der Erde, sondern Marx verweist in diesem Zitat auf die Interessen der Menschen. Die Natur, so hat Johannes Agnoli diese Idee oder diesen Gedanken circa 100 Jahre nach Marx fortgeführt. Die Natur ist nicht in Ansehung der Natur zu schützen. Ihr, und jetzt zitiere ich Johannes Agnoli, ihr dürfte nämlich die eigene Zerstörung ziemlich gleichgültig sein. Es geht den Löwen in Afrika kaum an, dass in den Ozeanen die Wale zwecks Profitmaximierung ausgerottet werden. Die Einzigartigkeit des Naturwesens Mensch besteht nicht zuletzt eben darin, dass ihm die Ausrottung der Wale, das Absterben der Flüsse, die Vernichtung der Wälder, die Verpestung der Luft bewusst werden und eben nicht gleichgültig sein können. Und dies bedeutet also Schutz der Natur in Ansehung der Existenz der Menschheit. Zitat Ende. Micha wird jetzt im Anschluss zeigen, wie sich diese zentrale Prämisse der Aufklärung im Rahmen der Tierrechtsbewegung verkehrt hat. Der Veganismus, das heißt, der Verzicht auf alle Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände tierischen Ursprungs, stellt die Avantgarde der heutigen Umwelt- und Tierrechtsbewegung dar. Damit wird der kategorische Imperativ von Marx, von dem Jan gerade gesprochen hat, in sein Gegenteil verkehrt. Nicht mehr die Menschen gilt es aus dem harten Griff der Verhältnisse zu befreien, sondern die Tiere aus den Käfigen, gar die Natur von der menschlichen Zivilisation. Der Mensch, den Marx befreit wissen wollte, ist bei Tierrechtlern also nicht länger Maß aller Dinge, das heißt Mittelpunkt des Strebens nach einer Gesellschaft, die sich durch die Assoziation freier Individuen auszeichnet. Stattdessen wird die Gleichsetzung von Mensch und Tier betrieben. Diese Nivellierung des Unterschieds zwischen Mensch und Tier wird insbesondere in den regelmäßigen Gleichsetzungen von Nazi-Verbrechen mit Massentierhaltung und dem Fleischerhandwerk deutlich. Die dafür wohl bekannteste und eine der provokantesten Tierrechtsorganisationen ist PETA. Waren einzelne Kampagnen von PETA, unabhängig vom jeweiligen Inhalt, bei denen unter anderem Models wie Cindy Crawford unter dem Slogan »Lieber nackt als Pelz tragen« die Hüllen fallen ließen, zumindest visuell ansprechend, setzte sie in anderen auf die Instrumentalisierung des Holocausts. Die Kampagne der weltweit ca. 1,6 Millionen Mitglieder zählenden Organisation, die mit dem widerlichen Slogan der Holocaust auf deinem Teller im Jahr 2004 Front gegen Fleischkonsum und Tierprodukte machte, ist jedoch nur das prominenteste Beispiel von Verharmlosung und Geschichtsrevisionismus. Hier kann man sich das mal angucken. Kann man das erkennen? Also hier steht zum Beispiel Massenmotor, wenn man das nicht sehen kann, das sind Hühner in einer Legebatterie, da drüben sind Menschen im Konzentrationslager. Hier steht oben drüber, wenn es um Tiere geht, wird jeder zum Nazi, auch hier eine Legebatterie. Und, das ist übrigens keine Legebatterie, sondern eine Bodenhaltung, was man in der Mitte rechts sieht. Na dann. Hier unten steht endgültige Demütigung, ein Haufen voller Schweine und ein Haufen voll ermordeter Juden. Also so ungefähr in dem, mit dem Stil macht das Peter. Okay, diverse andere Tierrechtsorganisationen, wie zum Beispiel Animal Peace oder der Verein gegen Tierfabriken, verbreiten Ähnliches, nur hat Peter die notwendigen finanziellen Mittel, ihre Kampagnen medienwirksam in Szene zu setzen. Von Peter wurden Plakate gezeigt, auf denen neben Bildern aus deutschen Konzentrationslagern, die hier zu sehenden Fotos abgemagerter oder geschlachteter Tiere zu sehen waren. Die Botschaft ist dabei simpel. Die furchtbaren Qualen, die vor allem den Juden in den Konzentrationslagern widerfuhren, sind mit dem Leid von Nutztieren zu vergleichen. Für Peter ist also Shoah gleich Schlachthaus, Vernichtung gleich Massentierhaltung, also Mensch gleich Tier. In Amerika protestierten vor allem jüdische Organisationen und die Anti-Defamation League gegen diese Gleichsetzung. In Deutschland war es der Zentralrat der Juden, der juristisch gegen die Organisation vorging und damit diese Kampagne hier stoppen konnte. Leiter dieser Kampagne war Jürgen Faulmann, der als Bindeglied zwischen rechtsextremen und antisemitischen Tierschutzgruppierungen und PETA fungiert. Die Tierrechtsbewegung beschränkt sich jedoch nicht nur auf die Gleichsetzung von Mensch und Tier. Die Präferenzen liegen vielmehr deutlich auf Seiten der Tiere. So schrieb die Mitbegründerin von PETA in den USA, Ingrid Newkirk, im Februar 2003 einen offenen Brief an den damaligen Chef der palästinensischen Autonomiebehörde, Yasser Arafat. Anlass war ein Anschlag palästinensischer Terroristen in der israelischen Stadt Jerusalem. Grund für PETA zum Verfassen des Briefes war jedoch keineswegs der anhaltende Terror gegen Israel, sondern dass die Terroristen einen Esel mit Sprengstoff beladen hatten, der zum Zwecke der Ermordung israelischer Zivilisten neben einem Bus explodieren sollte. Die Bombe detonierte jedoch zu früh, der Esel fand sein vorzeitiges Ende und nur glücklichen Umständen ist es zu verdanken, dass keine Menschen getötet wurden. Newkirk bat, Zitat, seine Exzellenz Yasser Arafat in dem Anschlag folgenden öffentlichen Schreiben nicht, den Terror gegen Menschen zu stoppen oder zumindest zu verurteilen. Sie bat ihn lediglich, die Tiere aus dem Konflikt herauszuhalten. Der Ausgewogenheit halber erwähnte Newkirk in dem Schreiben selbstverständlich nicht nur den armen Esel, sondern auch die anderen Opfer des Nahostkonflikts, die Katzen. Und zwar jene Katzen, die, Zitat, so gut sie konnten, vor den israelischen Bulldozern flohen, als diese Arafats Amtssitz zu Leibe rückten. Doch Newkirks Äußerungen blieben nicht die einzigen menschenfeindlichen und tendenziell antisemitischen Äußerungen von Peter. Im Nachlauf der Kritik äußerte sich in Wien eine PETA-Aktivistin folgendermaßen: Wir mögen Juden, aber Tiere mögen wir mehr. Doch damit nicht genug. Die eben schon erwähnte PETA-Mitbegründerin und jetzige Vorsitzende Newkirk war es dann auch, welche die Philosophie PETAs folgendermaßen auf den Punkt brachte. Zitat: 6 Millionen Juden starben in den Konzentrationslagern, aber 6 Milliarden Hähnchen werden dieses Jahr in den Schlachthäusern sterben. Prominente wie die Toten Hosen, Thomas D., Nina Hagen und viele andere scheinen, ebenso wie viele der aktiven Tierrechtsgruppen und ihre Wortführer, an der Legitimität dieser perfiden Gleichsetzung nicht zu zweifeln, geschweige denn, sich an dieser zu stören. Sie unterstützen die Organisation zum Teil seit Jahren. In einem auf Viva und MTV ausgestrahlten Werbespot, der es wohl vor allem auf das pubertäre Publikum abgesehen hatte, welches sich bekanntermaßen besonders anfällig für emotionsheischende Propaganda zeigt, wurden Tiertransporte mit den Deportationen der Juden nach Auschwitz verglichen. Der unverbesserliche Thomas D. ließ es sich in einem ZDF-Interview nicht nehmen, diese PETA-Kampagne als, Zitat, noch nicht radikal genug zu bezeichnen. Äußerungen mit ähnlicher Tragweite waren schon vor Jahren in Alice Schwarzers Frauenrechtszeitschrift Emma deren Redakteurin damals beschlossen, vorerst kein Fleisch mehr zu essen, zu lesen. Zitat: Ich erinnere mich genau an die erste Zahl, die mich 1982 elektrisierte. 6 Millionen Tierversuche jährlich in der Bundesrepublik. Der Gedanke an 6 Millionen ermordeter Juden war zwingend für mich. Und die äußeren Ähnlichkeiten der modernen Tiervernichtungsanstalten mit KZs wird niemand bestreiten können. Es gibt alles, von der Massenfolter bis zu den Vergasungsöfen und Krematorien, einschließlich der ordentlichen Buchführung. Nur ein bisschen schicker ist es geworden, mit viel krummen Hightech. Die Opfer aber sind immer noch aus Fleisch und Blut. Zitat Ende. All diese Kämpfer für die Rechte der Tiere einigt die Zustimmung zur Legitimität des Vergleichs der bestialischen Ermordung von Menschen mit dem tatsächlich bedauerlichen Dasein von Tieren in Legebatterien und Mastanlagen. Sie entpuppen sich damit als gewöhnliche Holocaust-Relativierer. Auf der allseits bekannten Homepage von Indie Media Deutschland begründete ein User seine Bekehrung zum Tierrechtler folgendermaßen. Zitat: Ich bin erst durch meine Fassungslosigkeit über die Gräueltaten der Nationalsozialisten zum Tierrechtler geworden. Und zwar, weil ich mir schon in der Schulzeit bei den schockierenden KZ-Videos vorgenommen hatte, selbst nicht die Augen vor der Gewalt und dem Unrecht zu verschließen, wie es meine Großeltern getan haben. Zitat Ende. Nach dieser Logik ist die Message klar. Die Tiere sind die neuen Juden, Milchtrinker und Fleischesser die neuen Nazis. Das ist das, was solche Leute aufschreiben. In Halle will man der perfiden Gleichsetzung von Mensch und Tier selbstverständlich nicht nachstehen. Vor etwa einem halben Jahr wurden Plakate verklebt, auf denen Bilder aus einem Schlachthof abgebildet waren, die mit der Parole »Ignoranz tötet« versehen wurden. Diese Parole wurde Anfang der 90er Jahre immer wieder bei Protesten gegen rassistische Morde und Pogrome verwendet. Wenn sie im Zusammenhang mit einer Kampagne gegen Fleischkonsum gebraucht wird, lautet die Botschaft folgendermaßen: Die Ermordung eines Menschen ist mit dem Konsum eines Rühreis oder eines Hamburgers zu vergleichen. Doch auch die innerhalb des linksautonomen Tierrechtsmilieus laut werdende Kritik an solchen Vergleichen ist nur auf den ersten Blick weniger barbarisch. In einem Text, der sich gegen die schon beschriebene Kampagne »Der Holocaust auf deinem Teller« von Peter richtet, argumentiert eine AG des sogenannten Hamburger Tierbefreiungstreffens folgendermaßen: Zwischen, Zitat, »der Vernichtung der Jüdinnen und Juden durch den Holocaust und der Ermordung von Tieren in den Schlachthöfen wird ein wesentlicher Unterschied deutlich. Die Schlachthöfe funktionieren nach einem ökonomischen Prinzip. Die Hühner, Kühe, Schweine etc. sollen nicht vernichtet werden, aus ihnen soll Wert produziert werden. Ihre Tötung ist nicht Zweck an sich, sondern der Zweck ist die Produktion von Fleisch, die Produktion von Nahrung für den Menschen.« Zitat Ende. Wären ganz nebenbei die Jüdinnen und Juden nicht etwa von den Deutschen vernichtet worden, sondern von einem scheinbar aus dem Weltall über die Erde hereingebrochenen Holocaust, lautet die Zusammenfassung dieser Kritik am Vergleich folgendermaßen: Wenn die Juden also zum Zwecke der Profitmaximierung, also nach einem ökonomischen Prinzip und nicht um ihrer selbst willen ermordet worden wären, dann wäre der Vergleich zwischen Schlachthof und Judenmord für die Autoren legitim. Nicht umsonst reden die Hamburger Tierfreunde von, Zitat, dualistischen Konstruktionen von Mensch und Tier, welche die Gemeinsamkeiten negiert und die Unterschiede überbetont. Andere, wie die ehemals antideutschen, jetzt liberalen Veganer vom Smartline-Fansign aus Gießen, hielt man lange Zeit für schlauer. Aber auch sie beteuern, auf Produkte zu verzichten, die auf Ausbeutung von Tieren basieren. Jedoch nutzen sie zwangsläufig weiterhin Produkte, für die Menschen in zum Teil unerträglichem Maß ausgebeutet werden. Was im Kapitalismus ja auch nicht sonderlich verwundern muss. Damit bemühen sie sich aber nicht nur um ein richtiges Leben im Falschen, wie es Adorno einmal genannt hat. Angesichts der Entscheidung für den Boykott tierischer Produkte, also deren Ausbeutung, ist daraus vielmehr auch bei ihnen eine Präferenz zu erkennen, die deutlich zur Seite der Tiere hin tendiert. Dass Tierrechtler im Umgang mit als blutrünstig gebrandmarkten Mischköstlern nicht gerade zimperlich verfahren, weiß jeder, der es gewagt hat, auf linken Sommercamps Würstchen oder Steaks zu grillen. Sogar das Selbstverteidigungsrecht Israels lässt sich mittlerweile in vielen deutschen Hausprojekten entspannter erörtern als der Konsum von Spanferkel und Rollbraten. Doch selbst recht harmlose Kritik innerhalb der veganen Tierrechtsszene wird mit zum Teil an parteikommunistische Säuberungskampagnen erinnernde Vehemenz begegnet. Helmut Kaplan, laut einer ARD-Sendung Chefideologe von PETA, der dafür bekannt ist, jede Tragödie wie die Anschläge auf das World Trade Center am 11. September 2001 propagandistisch im vermeintlichen Sinne des Tieres auszuschlachten, bekannte in einem Interview mit der Tierrechtspostille Tierbefreier: dass er auf Reisen gelegentlich Käse verspeise und auch seinem Sohn sporadisch eine Pizza mit dieser teuflischen Zutat gönne. Dazu bemerkte er, dass es für ihn, Zitat, ganz konsequent vegan zu leben, unmöglich sei. Zitat Ende. Die Reaktionen aus dem veganen Milieu waren eindeutig. Kaplan gehöre mit diesem, Zitat, Fressverhalten zu den Tätern, gemeint sind alle Nicht-Veganer, und er habe, Zitat, Blut an seinen Händen. Die Schmähungen enden mit der allgemeinen Feststellung, Kaplan sei Vegetarier und damit kein Tierrechtler, sondern Tierrechtsverletzer. Und überhaupt, Vegetarier sind Mörder. Die theoretische Grundlage der Gleichsetzung von Mensch und Tier ist der Antispeziesismus. Richard Ryder war es, der den Begriff Speziesismus vor etwa 35 Jahren begründete. Bis heute gilt Ryder als einer der Vordenker der Tierrechtsbewegung. Der von Tierrechtlern vertretene Antispeziesismus wendet sich, wie schon erwähnt, gegen die Ungleichbehandlung von Lebewesen aufgrund ihrer Spezies oder besser gegen die Unterscheidung von tierischen und menschlichen Leben, welcher nach der Tierrechtsgruppe Leipzig, Zitat, wissenschaftlich unhaltbare Speziesgrenzen zugrunde liegen. Die Unterscheidung von Lebewesen in Menschen und Tierarten erfolgt nach Ansicht der Antispeziesisten nach willkürlichen Kriterien. Silke Rutenberg, Vorsitzende von Animal Peace in der BRD, äußert ihr regressives Bedürfnis folgendermaßen. Zitat, Vorrechte aus der Artzugehörigkeit zu ziehen, sei ebenso absurd wie die moralische Ungleichbehandlung mit der Zugehörigkeit zu einer Rasse oder einem Geschlecht zu rechtfertigen. Rutenberg ist es auch, die Tieren allen Ernstes ein, Zitat, Recht auf sexuelle Selbstbestimmung einräumt. Notwendige Folge dieses Denkens ist die Forderung nach der Gleichbehandlung von Mensch und Tier. Der Speziesismus gilt Tierrechtlern wie Rutenberg und ihren Gesinnungsgenossen so nicht nur als ein Vorläufer des Rassismus, sondern als ein ihm gleichgestelltes Unterdrückungsverhältnis. Der bereits erwähnte Helmut Kaplan benannte Anfang diesen Jahres in einer deutschen Tageszeitung die Tierrechtsbewegung dann auch als, Zitat, logische und notwendige Fortsetzung anderer Befreiungsbewegung, wie der Befreiung der Sklaven, des Kampfes gegen Rassismus oder für die Emanzipation der Frauen. Der Veganismus ist die notwendige Konsequenz aus der antispeziesistischen Ideologie, denn nur dieser vermag es, Speziesismus konsequent zu vermeiden. So schreibt etwa die Tierrechtsaktion Nord in ihrem Selbstverständnis. Wir halten daher, Zitat, wir halten daher Veganismus für die konsequenteste Möglichkeit, nicht an der Ausbeutung beteiligt zu sein. Dieser sollte aber weit über ein bestimmtes Konsummuster hinausgehen, denn auch unsere Sprache, unser Verhalten Tieren gegenüber und die Art und Weise, wie Tiere dargestellt werden, ist speziesistisch. Alternativ zur speziesistischen Darstellung von Tieren bildet die Tierrechtsaktion Nord auf ihren Plakaten gern vermummte Tierbefreier ab, die umringt von Häschen, Hühnchen und Kätzchen einen Rehkitz mit leuchtenden Kulleraugen in ihren Armen halten. Was die Antispeziesisten übersehen oder besser übersehen müssen, ist, dass menschliches Leben sich nicht in der Empfindung von Schmerz und Leid erschöpft, wie sie als Beweis für die Gleichheit von Mensch und Tier gern immer wieder anführen. Die zweifellos auch beim Tier vorhandenen Fähigkeiten zur Reizbarkeit, Bedürfnisbefriedigung und Kommunikation werden bei Tierrechtlern zum Beweis der Gleichheit. Die Elemente menschlichen Lebens, die sich nicht naturwissenschaftlich begründen lassen, sprich seine Fähigkeit zur Selbstreflexion, zu Bewusstsein und zur Sublimierung, sowie seine Vernunftbegabung werden zu vernachlässigbaren Größen. Ganz offensichtlich ist kein Tier fähig, die speziesistische Behandlung durch den Menschen als solche zu erkennen oder gar zu bewerten. Schließlich wimmelt es in der Wildnis nur so vor tierischen Feinden, die nichts lieber tun, als die, Zitat, Ungleichbehandlung von Lebewesen aufgrund ihrer Art in Form des Mittagsmahls in die Praxis umzusetzen. Oder, wie es eine Initiative in der leider nicht mehr erscheinenden Zeitung Incipitur aus Leipzig schon ähnlich formulierte, welcher Primat vermag es schon, in Abstraktion zu denken, seine Natur nicht hinzunehmen, sondern auf sie zu reflektieren? Welcher Igel sublimiert seine Triebe und welcher Elefant wird vor dem Spiegel feststellen, dass sein Rüssel zu groß ist? Tiere erliegen inneren und äußeren Naturzwängen. Die Fähigkeit der Selbsterkenntnis ist ihnen fremd. Sie wissen nicht einmal, dass sie existieren. Adorno und Horkheimer beschrieben diesen Umstand in der Dialektik der Aufklärung folgendermaßen. Zitat. Die Welt des Tieres ist begriffslos. Das Tier hört auf den Namen und hat kein Selbst. Es ist in sich eingeschlossen und doch preisgegeben. Immer kommt ein neuer Zwang, Keine Idee reicht über ihn hinaus. Noch das stärkste Tier ist unendlich debil. Zitat Ende. Das dem Menschen zuteil werdende Bewusstsein von Glück, von dem Adorno und Horkheimer sprechen, fehlt dem Tier vollends. Das Ökogerede von glücklichen Hühnern auf dem Biobahnhof ist nicht deshalb fauler Zauber, weil die Henne trotzdem Eier legen soll, sondern weil es das glückliche Huhn nicht gibt. Es gibt das hungrige und das satte Huhn, das frierende und das paarungsbereite. Glück ist ihm aber ebenso wenig bewusst wie eine in der Tiefkühltruhe endende Pechsträhne des verschwundenen Käfignachbars. Der Antispeziesismus ist nicht nur menschenfeindlich und infantil, ihm eigen ist auch eine Doppelmoral. Während menschliche Konsumenten von Kaninchenbraten als blutrünstige Mörder gescholten werden, darf der Fuchs weiter ungestraft am Hasen nagen. Ein Beispiel. Während etwa vor 2 Jahren in der Reichsstraße 78 erfolgten Bevölkerung von dutzenden Mäusen, war es verpönt, diese mittels handelsüblicher Methoden aus dem Haus zu entfernen. Wäre damals nicht zufälligerweise die zwischendurch übergewichtige Katze zugelaufen, die den Mäusemord unter Beifallklatschen erledigte, noch heute würden sich Mäuse an Cornflakes-Packungen und Brotresten laben. Gerade der Absurdität eines solches Denkens entspringt der bei Weltrettungssekten nicht unübliche, hartnäckige Bekehrungszwang. Der fanatische, geradezu inquisitorische Eifer der Animal Rights Fighters, mit dem nicht selten für die zur Ersatzreligion geronnene Ideologie missioniert wird. Aktiven Linken dürfte das von den Diskussionen um Leberwurstgläser auf diversen Protestcamps bekannt sein. Die Idee der Veganer, Tierrechtler und Erdenretter, sich im Geiste mit allerlei Kreaturen dieser Erde gemein zu machen, gar mit ihnen gemeinsam den Kampf gegen die Dekadenz der warenproduzierenden Gesellschaft aufzunehmen, ist wie jede antizivilisatorischen Ideologie der Puls zum Pogrom immanent. Den Mitgliedern von Zusammenhängen wie der Tierrechtsgruppe Nord oder der Tierrechtsgruppe Leipzig und so weiter ist schon qua ihrer Namensgebung eines gemein: die fanatische Propagierung der Rechte für Tiere. Mit welchem Recht sie als Menschen höchst selbst diese Geld machen, bleibt aber im Dunkeln. Die Anwaltschaft der Tierrechtler speist sich nicht aus einer durch Tiere verliehenen Legitimität. Überdies ist die Geltendmachung von Rechten, ohne dabei den Staat mitzudenken, nicht möglich. Denn dieser besitzt bekanntermaßen das Gewaltmonopol. Das heißt, das Recht an sich ist keine dem Individuum von sich aus zustehende Konstante, sondern ein beiderseitig akzeptierter Vertrag zwischen Rechtssubjekt und Staat, in dem der Staat dem Menschen die jeweiligen Rechte mittels Exekutive und Judikative garantiert. Die Grundlage für das Funktionieren dieses Modells ist ein Rechtsbewusstsein. Ein Tier hat weder ein Rechtsbewusstsein, noch ist es Rechtssubjekt. Es kann gar keins sein, da es in Ermangelung der potenziellen Fähigkeit zu adäquater Kommunikation niemals zur selbstständigen juristischen Wahrnehmung seiner Rechte fähig ist. Tierrechtler haben sich so den Traum aller Politfunktionäre erfüllt. Eine Basis, die ihren Vertretern nie das Vertrauen entzieht. Die für Tierrechtler entstehende Stellvertreterposition, in der sie sich notwendig wiederfinden müssen, widerspricht paradoxerweise jedoch der antispeziesistischen Weltanschauung, da sich der Mensch damit unzulässig über die Tiere erhebt. Diese Inkonsistenz der Ideologie führt jedoch nicht zum kritischen Hinterfragen dieses Denkens, sondern zu umso hartnäckigeren Moralisieren im vermeintlichen Sinne der Tiere. Für einen Menschen ist es nicht zu erschließen, wie ein Tier sich in bestimmten Situationen fühlt. Wenn er es dennoch versucht, projiziert er menschliches Bewusstsein auf die begriffslose Welt der Tiere. Wo sich das Tier nicht zum Menschen erhöhen lässt, muss also der Mensch zum Tier erniedrigt werden. Beschäftigt man sich mit der Geschichte von Tier-, Natur- und Umweltschutz, stellt man recht bald fest, dass keine Regierung vor dem Amtsantritt der Rot-Grünen 1998 so mit Öko-Ideologie befrachtet war wie die nationalsozialistische. Der grüne Flügel der NSDAP um Hitler, Walter Dare, Rudolf Hess, Fritz Todt und Alwin Seifert, Zitat, schwärmte für regenerative Energien, alternative Heilkunst und Biolandwirtschaft, wie dem Buch Naturschutz und Nationalsozialismus zu entnehmen ist. Schon weit vorher, im völkischen Milieu des 19. Jahrhunderts, war der Komponist und Antisemit Richard Wagner der wohl einflussreichste Propagandist eines strengen Vegetarismus. Dieser auf deutschem Boden prächtig gedeihende Vegetarismus war eng verschmolzen mit klassisch kulturkonservativem und naturmedizinisch freireligiösem Denken. Er wurde gegen Ende des 19. Jahrhunderts von der Lebensreformbewegung aufgegriffen, aus der wenig später die heute noch existierenden Reformhäuser entstanden. Diese Bewegung war zwar heterogen, hatte aber bestimmte zentrale Bezugspunkte. Sie propagierte ein anderes Leben, die Einheit von Leib und Seele und versuchte mittels Naturheilkunde, Vegetarismus, Ernährungsreform und Freikörperkultur die verderbten Einflüsse der Moderne hinter sich zu lassen. Hauptangriffspunkt der Bewegung war die moderne Großstadt, in der der Mensch nicht mehr als Teil der Natur lebt. Jörg Schmidt schrieb vor 10 Jahren in der Bahamas zu dieser Bewegung folgendes, Zitat: Die Siedlungsgemeinschaften hatten den Anspruch, über autarke Selbstversorgung, gelebten Vegetarismus, durch Lichtbaden und Nacktarbeit, durch Ausdruckstanz und das Tragen von Reformkleidung in Absonderung von der Gesellschaft zur Gemeinschaft zu gelangen. Lange musste sie darauf nicht warten. Die Lebensreformbewegung löste sich schließlich in der nationalsozialistischen Bewegung bzw. seinen Vorgängerorganisationen auf. Diese Einflüsse spiegeln sich zum einen im schon genannten grünen Flügel der NSDAP als auch in der NS-Tierschutzgesetzgebung wider. In diesem Zusammenhang lohnt sich also ein tieferer Blick auf die Geschichte des deutschen Tierschutzgesetzes. Das Reichsstrafgesetzbuch von 1871 sah eine Bestrafung von Tierquälerei wegen der Erregung öffentlichen Ärgernisses, also der Verletzung menschlichen Empfindens vor. Direkt nach der Wahl Hitlers zum Reichskanzler wurde diese Norm geändert und zum ethischen Tierschutz übergegangen. Bestraft werden konnte fortan derjenige, der ein Tier, Zitat, roh misshandelt oder absichtlich quält. Im gleichen Prozess wurde ein neues Schlachtrecht eingeführt, welches sich insbesondere gegen die religiösen Praktiken des Schächtens zu der Zeit noch lebenden Juden richtete. Nach amtlicher Begründung fand in diesem Gesetz, Zitat, der Gedanke Raum, dass das Tier des Tieres wegen geschützt werden müsse. Kurz darauf verbot Hermann Göring Vivisektion. Es habe nicht weiter geduldet werden können, so Göring, dass das Tier einer leblosen Sache gleichgestellt wird. In Bezug auf Menschen waren der Tierfreund Göring, der lange Zeit als Ehrenvorsitzender des Deutschen Tierschutzbundes fungierte, der Vegetarier Hitler, der seine fleischessenden Gäste mit endlosen Monologen zum Thema Ernährung traktierte und sich von Reichsbauernführer Walter Dare täglich mit frischem Biogemüse versorgen ließ, sowie der NS-Grüne Rudolf Hess hingegen weniger sensibel. In den Konzentrationslagern, Ghettos und Zwangsarbeiterfirmen wurden Menschen einer leblosen Sache gleichgestellt. Vivisektionen wurden nun nicht mehr an Ratten und Mäusen durchgeführt, sondern Arzneimitteltests konnten in den Laboratorien von Auschwitz und anderen Vernichtungslagern direkt an jüdischen und sowjetischen Untermenschen durchgeführt werden. 1937 wurden, was kaum einer weiß, Tiere in die deutsche Volksgemeinschaft aufgenommen. Das Tier, so das Deutsche Tierärzteblatt im Jahr 1937, genieße durch die nationalsozialistische Tiergesetzgebung wegen seiner Zugehörigkeit zur völkischen Gemeinschaft einen seiner Bedeutung entsprechenden Schutz. Der Führer des Reichstierschutzbundes bezeichnete den Tierschutz als deutsch-nationale Pflicht von größtem volkswirtschaftlichem Wert. Die Nationalsozialisten haben mit ihrem irrationalen Tierkult einerseits und der Vernichtung minderwertiger Rassen andererseits eindrucksvoll demonstriert, dass Tierliebe und Menschenhass, zumindest solange Ausbeutung von Menschen zur Grundlage des gesellschaftlichen Status quo gehört, zwei Seiten derselben Medaille sind. In einem 1941 erschienenen Tierschutztaschenbuch war zu lesen, Zitat, während wir früher im Reichsstrafgesetz völlig unzulängliche, mit der hohen Kulturstufe des deutschen Volkes nicht in Einklang stehende Strafvorschriften besaßen, brachte uns schon das erste Jahr der Kanzlerschaft unseres Führers Adolf Hitler, des warmherzigen Tierfreunds, das Reichstierschutzgesetz. Wir Deutschen dürfen uns rühmen, die beste Tierschutzgesetzgebung der Welt zu besitzen. Zitat Ende. Auch die Umwelt- und Naturschutzverbände warfen sich den Nationalsozialisten direkt nach deren Machtergreifung an die Brust. Von der damaligen Vorsitzenden des Vorläufers des NABU, dem Reichsbund für Vogelschutz, wurde ein, Zitat, sieghaftes Heil auf unseren Volkskanzler geschmettert. Die Vorgängerorganisation des heutigen BUND stellte erfreut fest, dass, Zitat, keine Zeit für unsere Arbeit so günstig war wie die jetzige unter dem Hakenkreuzbanner der nationalen Regierung. Im Gegensatz zu vielen anderen Gesetzen blieb das Reichstierschutzgesetz auch nach 1945 in Kraft und galt noch Jahrzehnte als vorbildlich. Okay, ich mache dann weiter. Ich habe schon bei diesen ganzen Verweisen auf die nationalsozialistische Tierschutzgesetzgebung gesehen, dass es einiges Lachen gab, gerade bei den Frohnaturen hier in der zweiten Reihe. Dazu sei zu sagen, diese Verweise auf den nationalsozialistischen Tierschutz, auf Hitlers vegetarische Ernährung oder seine Liebe zum Schäferhund Blondie, diese ganzen Verweise sind ausnahmsweise nicht polemisch. Denn es bestehen tatsächlich Zusammenhänge zwischen der Liebe zu Tieren und dem Hass auf Menschen. Eine empirische Studie, die Wolfgang Purt 1990 über das westdeutsche Massenbewusstsein erstellt hat, kam zu dem Ergebnis, die Zustimmung zur Forderung nach härteren Strafen für Tierquäler und zu der Aussage, Tiere sind manchmal die besseren Menschen, korrelierte besonders stark mit anderen Sätzen, die Port zum Zwang, Neid oder Strafsyndrom zählte. Mit anderen Worten, um das an einem Beispiel zu verdeutlichen, die jeweiligen Forderungen und Aussagen, also die Forderung, Tierquäler härter zu bestrafen und die Aussage, Tiere sind manchmal die besseren Menschen. Diese Forderungen und Aussagen wurden besonders häufig von Menschen bejaht, die beispielsweise auch dem Satz zustimmten, wenn der Zuwandererstrom nicht aufhört, der über uns hereingebrochen ist, muss die Entwicklung im Chaos enden. Zitat Ende. Wolfgang Port vermutete jetzt aus diesem Grund, dass die Liebe zum Robbenbaby weniger dem Erbarmen mit der geschundenen Kreatur entspringt, sondern sie ist dem Tierfreund nur, Zitat Port, nur einer von allerlei Vorwänden dafür, die geschundene Kreatur zu quälen, insbesondere dann, wenn sie auch noch menschliche Züge trägt. Mit anderen Worten, der Hass gegen Menschen, die Unfähigkeit zu menschlicher Objektbesetzung wird als Barmherzigkeit gegen Tiere verkleidet. Das mag wieder polemisch klingen, ist es aber ebenfalls nicht. Denn ein Blick in die Zeitschriften oder in die Internetforen veganer Tierrechtler bestätigt diese Vermutung durchaus. Bei der Lektüre dieser entsprechenden Stellungnahmen bekommt man nämlich Angst, dass die jeweiligen Autoren ihr Wissen über Schlachtvarianten, über Ausweidemethoden und Tötungsarten, das wirklich sehr beeindruckend ist und das vermutlich das Wissen des Metzgerlehrlings im dritten Lehrjahr weit überschreitet, dass sie dieses Wissen irgendwann mal anwenden könnten. Einige Beispiele, die Punkband Muff Potter kritisierte Jagd auf ihrer zweiten LP zunächst als Mord und beschrieb dann ihre Gewaltfantasien gegen den Jäger und irgendwann hörst du den letzten Schuss und dann, mein Freund, dann ist Schluss. In der Konkret wurde vor einigen Jahren von einem Tierschützer berichtet, der ein Tierversuchslabor angezündet hatte und schließlich in einem Gefühlsausbruch vor Gericht erklärte, Zitat, ich hasse die Leute, die Tiere quälen, ich würde sie umbringen, wenn ich Gelegenheit hätte, Zitat Ende. Und in einem großen Tierrechtsforum schrieb ein Teilnehmer vor einiger Zeit, Zitat, Menschen, die nur aus ihrer grausamen Gier nach dem Leid der Tiere sie so misshandeln oder verunstalten, gehören, auch wenn es jetzt hart klingt, aber für mich als Tierliebhaber ist es so, gefoltert und gequält. Die anderen Teilnehmer, Zitat Ende, die anderen Teilnehmer dieses Forums waren offenbar der gleichen Meinung, denn empörte Kommentare, Zurechtweisungen und Kritik blieben aus. Man kennt das ja beispielsweise aus dem Korax-Forum. Wenn im Korax-Forum irgendjemand etwas schreibt, was nicht mit der allgemeinen Meinung übereinstimmt, dann gibt es unheimlich viele Dementis, dann gibt es unheimlich viel Kritik daran, dann gibt es Leute, die schreiben, du hast eine Macke oder ähnliche Dinge. Das alles blieb in diesem Forum aus. Ich habe mir das ziemlich genau angesehen und ehrlich gesagt gehofft, dass irgendjemand schreibt, du spinnst, aber das ist nicht passiert. Die Speerspitze der Bewegung gibt sich allerdings längst nicht mehr mit Gewalt und Vernichtungsfantasien gegen einzelne Personen zufrieden, also mit Fantasien, wie ich sie gerade beschrieben habe. Während einige Tierrechtler nämlich noch glauben, die Probleme der Welt könnten behoben werden, wenn sich alle Menschen vegan ernähren würden, also die rechnen dann immer wieder vor, dass 10 Kilo Getreide zur Herstellung eines Kilos Fleisch benötigt werden, während die also noch glauben, die Probleme der Welt könnten behoben werden, wenn sich alle Menschen vegan ernähren würden, hat die Avantgarde der Szene schon andere Ideen für die Lösung des Welternährungs-, des Umwelt- und des Tierschutzproblems parat. Einige Beispiele wieder. Hermann Peter Piewit, der leider immer noch in der Konkret schreiben darf, sprach schon 1988 von der, Zitat, Notwendigkeit des sanften Verschwindens der Menschen von der Erde, Zitat Ende. Dave Foreman, der Herausgeber des Vereinsblattes der vegan-faschistischen Organisation Earth First, erklärte vor einigen Jahren, Zitat, das Schlimmste, was wir in Äthiopien machen können, ist helfen. Das Beste, die Natur ihre eigene Balance finden und die Leute dort einfach verhungern lassen, Zitat Ende. Und in der autonomen Tierrechtsszene kursierte lange Zeit ein Buch oder das Buch A Declaration of War, Killing People to Save Animals and the Environment, dessen Autor, ein Herr mit dem ja, super tollen Pseudonym Screaming Wolf, erklärte, Zitat, die Befreier glauben, dass das Beste, was der Erde und all ihren nichtmenschlichen Bewohnern passieren kann, ist, wenn die menschlichen Gesellschaften und alle Menschen ein Ende finden würden, also ein Ende im Sinne von Sterben. Die von Menschen verursachte Zerstörung der Umwelt und anderer Kreaturen würde ebenfalls enden. Die Tyrannei der Menschen wäre vorbei. Dafür werden die Befreier gern selbst zum Märtyrer. Zitat Ende. Solche Vernichtungswünsche gegen die Menschheit werden, das soll natürlich nicht verschwiegen werden, in zahlreichen Szenepublikationen immer wieder kritisiert. Die Sehnsucht nach dem großen Aufräumen findet sich allerdings oft auch bei denjenigen, die sich von Piewit und Organisationen wie Earth First distanzieren. Insbesondere dann nämlich, wenn vegane Tierrechtler fragen, warum Tiere ausgebeutet oder geschlachtet werden, wird es regelmäßig beängstigend. Bei genauem Hinsehen wird nämlich deutlich, dass der Verweis auf die sogenannte Ideologie des Speziesismus lediglich eine Reaktion auf die linke Kritik an der Personalisierung gesellschaftlicher Prozesse darstellt. Spätestens in Internetforen, in der internen Kommunikation, aber auch bei der Agitation wird nämlich Klartext gesprochen. Dort ist die vegane Welt sauber in Gut und Böse unterteilt. Auf der einen Seite stehen die tapferen Tierrechtler und ihre vier- und mehrbeinigen Freunde, die mit ihnen gemeinsam die Tatze aus dem grün-schwarzen Stern recken. Und auf der anderen Seite befinden sich die fiesen Tierfeinde, die von Profitgier, von Blutrausch oder Genusssucht angetrieben werden. Einige Beispiele. Jäger, so ist bei tierbefreiert.de zu lesen, Jäger würden Tiere aus niederen Beweggründen, aus Lust am Töten oder aus Gründen ökonomischer Profitmaximierung ermorden. Eine Initiative gegen das Tierversuchslabor Cowans empörte sich auf ihrer Homepage darüber, dass das wahre Gesicht der Firma größtmögliche Profitmaximierung ist. Eine tatsächlich bahnbrechende Erkenntnis für ein Unternehmen, das, wie wir alle, den Gesetzen des Marktes unterworfen ist. Und nachdem ein Mitarbeiter der Firma Peek und Kloppenburg, die sich die Szene vor einiger Zeit zum Lieblingsfeind erkoren hat, gegenüber einem Tierrechtler erklärt hatte, dass Interessenskonflikte eben nicht durchgängig zu aller Zufriedenheit gelöst werden könnten, beklagte sich die Initiative Offensive gegen die Pelzindustrie auf ihrer Homepage, Zitat, wenn man bei dem Mord an Millionen sogenannter Pelztiere von Interessenkonflikten spricht, so spricht daraus nur der eiskalte Profitwillen, der buchstäblich über Leichen geht. Zitat Ende. Verantwortlich für Massentierhaltung, für Vivisektion und ähnlich unappetitliche Dinge ist also, wie aus diesen Zitaten deutlich werden dürfte, ist also nach Ansicht der Leute, die das schreiben, weder der Prozess der misslungenen Zivilisation noch das System der Wertvergesellschaftung, sondern eine bösartige Gang von Naturfeinden, die, wie vor kurzem auf Indymedia erklärt wurde, nach einer Profit-, Macht- und ruhmversprechenden Karriere streben. Wobei mir, wie Wiglaf Droste solche Äußerungen vor einigen Jahren kommentierte, wobei mir die Sache mit der Ruhmsucht am besten gefällt. Man sieht die Tierversucher schon strahlend und kadaverschwenkend vor TV-Kameras treten. Im Unterschied zur Mehrheit der heutigen Tierrechtler scheuten sich die Gründungsväter der Bewegung nicht, diese Personifikation der gesellschaftlichen Verhältnisse weiter zu konkretisieren. Und die Mächte des Bösen, von denen die Essener Veganer Crew Wildlife vor einigen Jahren sprach, diese Mächte des Bösen mit Name und Anschrift zu benennen. Das völkische Milieu des 19. Jahrhunderts und damit auch Richard Wagner, genau, hatte auf die Frage Who killed Bambi nämlich eine eindeutige Antwort parat, nämlich die Juden. In einer glücklichen Urzeit. Ich habe das akustisch gerade nicht verstanden. Mach weiter. Könnt ihr bitte warten? Genau. Piano. Gut, in einer glücklichen Urzeit, so erklärte etwa Richard Wagner, der im 19. Jahrhundert, wie Micha das ja schon gesagt hat, als einer der ersten für vegetarische Ernährung eintrat, in einer glücklichen Urzeit hätten sich die Menschen vegetarisch ernährt. Doch dann seien die Juden gekommen, deren Gott, Zitat, das fette Lammopfer Abels schmackhafter fand als das Feldfruchtopfer Kains und hätten die Menschheit in den barbarischen Zustand des Fleischkonsums getrieben. Leon Poljakow kommt in seiner Geschichte des Antisemitismus zu dem Schluss, Zitat, der besondere Wesenszug, der bei Wagner mit dem Hass gegen die Juden Hand in Hand zu gehen scheint, ist die Liebe zu den Tieren. Zitat Ende. In dieser Tradition steht nicht nur der NS-Propagandafilm Der ewige Jude, an dessen Ende eine Schächtungsszene gezeigt wird, die die vermeintliche Brutalität und Blutgier der Juden unterstreichen soll und auf die dann auch das Versprechen folgt, die Judenfrage zu lösen, sondern in dieser Tradition steht auch der PETA-Aktivist Jack Lucas. Als Reaktion auf einen Artikel in der Zeitschrift Die Jüdische, in dem auf antisemitische Tendenzen bei PETA hingewiesen wurde, schrieb Lucas nämlich einen Brief an die Zeitung. Und in diesem Brief beschwerte er sich nicht nur darüber, dass in der jüdischen kein Einspruch gegenüber koscheren Schlachtungsmethoden zu finden sei, Zitat Lucas, im Gegenteil, auch hier verstecken sie sich hinter kulturellem und religiösem Geröll, sondern er behauptete gleichzeitig, dass die Zeitung der angeblich eigenen Sache, Antisemitismus Einhalt zu gebieten, erheblichen Schaden zufügen würde. Mit anderen Worten, die Juden sind selbst schuld am Antisemitismus. Weitaus rabiater ging eine Tierrechterin dann vor einigen Jahren in München vor. Sie produzierte Aufkleber und Plakate, auf denen unter anderem zu lesen war: Schächten immer noch, Juden hört auf, Tiere für euren Ritualwahn bestialisch zu Tode zu quälen. Und wie lange wollt ihr jüdischen Völker die Tiere bestialisch zu Tode quälen? Einen dieser Aufkleber brachte sie am Geschäft einer Auschwitz-Überlebenden an. Ohne diese finsteren Gestalten, die sich von der bösen Ideologie des Speziesismus verblenden lassen, ohne ihre, wie regelmäßig erklärt wird, ohne ihre Heuchelei und Lüge, Rücksichtslosigkeit und Bequemlichkeit, so wird in den Pamphleten der veganen Tierrechtsszene regelmäßig suggeriert, wäre das Leben auf der Erde das reine Paradies. Wie die ideale vegane Gesellschaft aussehen würde, lässt sich bereits aus dem Bemühen der veganen Tierrechtler ablesen, die Differenz zwischen Mensch und Natur zur Seite der Natur hin aufzulösen. Das Land, wo Milch und Honig fließt, also seit der Bibel im Grunde genommen Inbegriff des besseren Lebens, ist für die vegane Tierrechtsbewegung aus gutem Grund die Hölle. Hierzu einen kleinen Exkurs zum Begriff der Menschheit. Von Menschheit im emphatischen Sinn lässt sich erst seit der Entstehung des Tauschhandels und damit mit dem Beginn der Emanzipation der Menschen von Natur, von Sippe, von Blut, Boden und Scholle sprechen. Vorher, in der Zeit davor, unterschied sich das Leben der Menschen tatsächlich nur marginal vom Leben der Tiere. Der Tauschhandel, der diesen Umschwung einläutete, der Tauschhandel beginnt, wie Marx in den Grundrissen erklärt, der Tauschhandel beginnt da, wo die naturwüchsigen Gemeinheiten, er spricht tatsächlich von Gemeinheiten, wo die naturwüchsigen Gemeinheiten aufhörten in ihrem Kontakt mit Fremden. Zitat Ende. In diesem Kontakt mit Fremden, die in der Regel Händler oder Sklaven waren, erfuhren sich die Menschen nicht nur erstmals als Gattungswesen, sondern sie erfuhren auch, dass ihre Scholle nicht die Welt, dass ihr Vater nicht Gott und dass die Dorfschönste nicht das Maß aller Dinge ist. Im Kontakt mit den fremden Händlern, mit der Entstehung von Handelswegen und dem damit verbundenen Beginn der Loslösung von Sippe, Stamm und Natur entstand erstmals ein Bedürfnis, das über die einfachen, oder entstand erstmals ein Verlangen, das über die einfachen Bedürfnisse der Reproduktion hinausging. Getauscht wurden dann nicht mehr die lebensnotwendigen Dinge des täglichen Bedarfs, sondern getauscht wurden die überflüssigen Dinge für die kleinen Freuden der Feiertage. Das heißt, Essen diente plötzlich nicht mehr nur der Ernährung, sondern die Händler brachten seltene Früchte mit, die man sich als Belohnung gönnte. Kleidung sollte nicht mehr allein vor den Widrigkeiten der Natur, Wind, Regen, Kälte und so weiter, schützen, sondern auch noch gut aussehen. Und auch im Hinblick auf Liebe geht die Emanzipation von Natur, Sippe und Stamm mit dem Bedürfnis nach Luxus und Genuss einher. Port hierzu, Zitat: Wo vorher in Gestalt von Nachbarskindern sich ein Acker mit dem angrenzenden zusammentat, um seine künftigen Bebauer zu zeugen, also das gibt es in einigen Gegenden Thüringens und so weiter, glaube ich, immer noch, da herrscht im Verhältnis der Geschlechter nun nicht mehr der natürliche, überkommene Gang der Dinge, sondern die subjektive Willkür des anmaßenden Einzelnen. Sein Wille, nicht mehr mit der nächstbesten Vorlieb zu nehmen, sondern die auserwählte, schöne Fremde zu besitzen. Erst dieser Wille fasst das Naturverhältnis der Geschlechter unter moralischen Kategorien. Und Paarung ist nicht mehr Naturnotwendigkeit oder Triebbefriedigung, sondern Lust. Zitat Ende. mit der Auflösung des Menschen in der Natur, nach der vegane Tierrechtler mit ihrer Forderung nach der Gleichsetzung von Mensch und Tier verlangen, mit dieser Auflösung der Menschen in der Natur wird der Status quo ante simuliert. Die Menschen werden wieder auf ihre kreatürlichen Bedürfnisse, Schlafen, Trinken, Essen, Heterosex, reduziert. Diese Gesellschaft des Verzichts nimmt die vegane Tierrechtsbewegung heute bereits teilweise vorweg. So erinnert nicht nur die vegane Ernährung das Ersetzen von Käse, Milch und Honig durch fade Sojaprodukte oder Zuckerrübensirup aus Zürbig, durch Produkte, von denen, wie wir ja vorhin gehört haben, selbst der PETA-Aktivist Kaplan sagt, dass sie eigentlich ungenießbar sind, so erinnert nicht nur das an Selbstgeißelung und Entsagung, sondern auch die sonstige Lebensweise von Hardcore-Tierrechtlern ist von asketischer Verzichtsethik geprägt. Bei tierbefreier.de können vegane Matratzen, Kissen, Steppbetten und Unterbetten mit dem Namen Kapok bestellt werden, die folgendermaßen beworben werden, ich zitiere: Kapok ist reine Natur, keine Pferdehaare oder Daunen. Man kann super gut drauf schlafen. Da man das aber selbst nicht so richtig glaubt, schiebt man hinterher zwar etwas hart, aber dafür gut für den Rücken. Und vor allem ohne Tierleid. Zitat Ende. Ähnliches ist auch auf der Homepage veganwiki.de zu finden, wo unter anderem Tipps für das konsequente vegane Leben gegeben werden. Auf die Frage nach dem Verhältnis von Veganismus und Verkehrsmitteln: Autos töten Insekten, Busse enthalten tierische Fette als Schmiermittel, verzichtbar? Fragezeichen. Auf diese Frage wird geantwortet: Es ist grundsätzlich möglich, sich ausschließlich vegan fortzubewegen. Zum Beispiel durch vorsichtiges Radfahren oder Fußgehen. Längere Strecken können ganz vermieden werden. Zum Beispiel durch Urlaub zu Hause oder Umzug in den Ort, in welchem man seine Arbeitsstelle hat. Zitat Ende. Den Wespen, Käfern und Ameisen zuliebe sollen Wohn- und Arbeitsstätte also gleich in eins fallen. So viel Selbstgeißelung und Triebunterdrückung, das ist seit Freud, Wilhelm Reich und Erich Fromm bekannt. So viel Triebunterdrückung und Selbstgeißelung verlangen nach einer Abfuhr bzw. einem Ausgleich. Vielleicht, und jetzt komme ich zu einer Überlegung, wie die letzte Frage auf unserem Ankündigungsflyer beantwortet werden könnte. Vielleicht dienen die Fotos zerstückelter Tiere, ohne die keine vegane Zeitschrift und kein veganes Aufklärungsplakat auskommt und zu denen der Tierrechtler ein ähnlich obsessives Verhältnis zu pflegen scheint wie der katholische Priester zu Kinderpornografie. Vielleicht dienen diese Metzelfotos der Kompensation dieser Entsagungen. Genauso wie das Pogrom der einzige Luxus ist, den sich der Antisemit gönnt, bis er so richtig auf der Erde aufräumen kann, könnten die Splatter-Videos aus Schlachthöfen, die für 5 Euro bei PETA gekauft werden können, der einzige Luxus sein, den sich der Tierrechtler gönnt, bis er ebenfalls auf der Erde aufräumen kann. Ich komme damit zum Ende. Vorher muss ich mir aber was zu trinken eingießen. Wie die Protagonisten jeder konformistischen Rebellion sehen sich auch die veganen Tierrechtler in Opposition zum Zeitgeist. Wie bei jeder konformistischen Rebellion exekutieren also allerdings auch die Tierfreunde, was ohnehin auf der Tagesordnung steht. Ich werde das erklären. Die Entzauberung der Welt durch die fortschreitende Zivilisation und Naturbeherrschung, von der Max Weber spricht, diese Entzauberung geht bekanntlich mit ihrer erneuten Verzauberung einher. Die gesellschaftlichen Verhältnisse werden zu dinghaft erstarrten Naturverhältnissen, sie erscheinen als zweite Natur. In diesem Prozess der Emanzipation von der ersten Natur teilt der Mensch das Schicksal seiner übrigen Welt. Max Horkheimer und Theodor W. Adorno in der Dialektik der Aufklärung dazu, Zitat: Die Gesellschaft setzt die drohende Natur fort als den dauernden, organisierten Zwang, der in den Individuen als konsequente Selbsterhaltung sich reproduzierend auf die Natur zurückschlägt, als gesellschaftliche Herrschaft über Natur. Zitat Ende. Mit anderen Worten, da die Natur, wie Horkheimer in der Kritik der instrumentellen Vernunft erklärt, da die Natur nicht wirklich transzendiert oder versöhnt, sondern nur unterdrückt wird, revoltiert sie, Die verdrängten Wünsche, inneren Konflikte und Triebe der Menschen werden im Pogrom, in Verfolgungen und wiederum Unterdrückung ausgelebt. Anstatt in einen wahrhaft menschlichen Zustand einzutreten, versinkt die Menschheit in einer neuen Art von Barbarei. Die Menschheit fällt, so Horkheimer in den 60er Jahren, wieder auf den Status einer besonders geschickten, raffinierten Tierrasse zurück. Mit ihrer Forderung nach der Gleichsetzung von Mensch und Tier affirmieren die veganen Tierrechtler diesen Prozess der Selbstzerstörung von Aufklärung und Zivilisation. Statt einer Auflösung des Menschen in der Natur das Wort zu reden, gilt es an der Idee des Menschen, das heißt der Unterscheidung von Mensch und Tier, festzuhalten und die Aufklärung unter Reflexion auf ihre rückläufigen Momente zu vollenden. Nur so ist der wahrhaft menschliche Zustand, den Adorno und Horkheimer nicht in der Renaturalisierung des Menschen, sondern in der Versöhnung von Mensch und Natur, Vernunft und Natur bzw. Zivilisation und Natur benannt haben, zu denken. Möglicherweise werden die Menschen in diesem Zustand dann auf den Genuss von Fleisch verzichten, was ich als bekennender Freund exzessiver Grillfeste sehr bedauern würde. Wenn sie das dann aber tatsächlich tun sollte, dann werden sie diese Entscheidung nicht treffen, weil Mensch und Tier gleich sind, weil Menschen auch nur Tiere sind, wie das Tierrechtsorganisationen regelmäßig erklären, sondern sie werden das aufgrund des Gegenteils tun, weil nämlich der Mensch aufgrund seines Unterschieds zum Tier zu Vernunft und Emphase fähig ist und damit auch zum Mitleid mit der geschundenen Kreatur. Ich bin damit am Ende angelangt und bedanke mich zumindest bei einem Teil von euch, bei dem größten Teil, für die Aufmerksamkeit. Dankeschön.